Fußnote. Apropos Fortpflanzung. Eine angeberische Geschichte kann auch die eigene sexuelle Attraktivität erhöhen. Vielleicht wurde gerade deshalb das Lügen erfunden. Ende der Fußnote. Und neben der sinnstiftenden und sozial kittenden Werbewirkung und der allgemeinen Komplexitätsreduktion dienen Geschichten auch dem kognitiven Spielen. Sie sind natürliche Abenteuerspielplätze der Gedanken. Ein weiterer Grund, warum wir ihnen gerne lauschen. Man kann Rollen und Lösungsansätze ausprobieren und sozial verhandeln, ohne gleich dabei draufzugehen oder es sich für immer mit dem Stamm zu verscherzen. Weil unsere Vorfahren auf unterhaltsame, sinnstiftende Weise aus den Fehlern anderer lernten, ohne dabei zu sterben, haben Geschichten dazu beigetragen, die Evolution unserer Spezies massiv zu beschleunigen. Wir evolutionierten nicht nur vertikal, also durch die Weitergabe bestimmter Gene von einer Generation zur nächsten, sondern auch horizontal durch die Weitergabe gewisser Informationen innerhalb einer Generation. Mit unseren Geschichten entstand ein Archiv des Überlebens, das durch Anekdoten veranschaulichte, wie das Überleben in einer gefährlichen Welt möglich war. Zivilisation ist dementsprechend über viele Generationen hinweg die Reproduktion von jenen Erzählungen und ihren Überlebensstrategien, die Erfolg hatten. Denn je besser die Geschichte, desto eher wurde sie weitererzählt. Je wichtiger die Geschichte, desto aufmerksamer wurde ihr zugehört. Geschichten waren prähistorischer Social Content. Und je emotional aufreibender, desto mehr wurden sie geshared und repostet. Unser Überleben hing also davon ab, wie gut die Form war, in der wir diese lebensnotwendigen Informationen vermittelten. Anders ausgedrückt, der Stamm mit den besseren Geschichten hatte höhere Überlebenschancen. Diese Kommunikation und die Weitergabe von Informationen ermöglichen das, was der polnisch-amerikanische Philosoph Alfred Korczybski vor 100 Jahren Zeitbindung genannt hat.